WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Die Seele rausgemacht. So fühlte es sich für einen Häftling in der DDR an, mit dem die Autorin Susanne Maria Hempel für ihr Hörspiel auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen gesprochen hat. Und für die Rekonstruktion dieser Gespräche hat sie in diesem Jahr den Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen und letztes Jahr schon den Hörspiel des Jahrespreis. Und dieses sehr intensive Stück haben wir heute für Sie im WDR 3 Hörspiel. Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen. Von Susanne Maria Hempel. Danke, Susanne. Danke, dass ich darüber reden konnte. Jetzt, das war, ich hätte es gar nicht gekonnt mehr. Weil, wer hätte mich nach dem Thomas gefragt oder irgendwas? Das konnte ich jetzt eigentlich wirklich bloß mit dir. Das bedeutet, da ist jetzt mehr von mir wieder da. Ich will ja auch mal wissen, wer ich bin. Ich war ja wieder ganz auseinandergestreut, ne? Super, Susanne. Wo war man stehen geblieben? Ich habe keine Erinnerung mehr an mich. Wenn ich mich aber unterhalte mit dir jetzt, kann ich es geistig zurückholen. Also das bedeutet, nur in der Erzählung. Da bist du jetzt dafür da. Weißt du, weil jetzt sehe ich ne Thomas wieder lebendig. So, ich möchte ihn so gern wieder lebendig. Nimm es nicht übel. Entschuldige. Ich bin als Kind, ich hatte ganz normale Freunde eigentlich, also was man jetzt normal bezeichnet. Die hatten eben ein normales Elternhaus und die Eltern hatten mitunter schon einen Trabi, die hatten Komfort, alles. Und dann sind wir bei denen ins Zimmer gegangen und dann hat man die ganzen Filme, die früher kamen, Winnetou, sowas, ne? Und wo ich drauf hinaus will, eines Tages steht jemand im Hof, so da, so schüchtern und ängstlich. Und die haben drüber gelacht, meine Freunde. Die haben gesagt, der ist nicht ganz normal. Also als wie, heute ist ja der Ausdruck, dass man solche Leute, dass sie sagen, manchmal sind sie ja ganz gemein. Das ist ja assi, weißt du. Und früher haben sie halt gesagt, was haben die gesagt? Das ist unser Armenhäusler. Genau, unser Armenhäusler. Und auf jeden Fall, ich war den zweiten Tag unten, da war der wieder da und hat mich angeguckt und gelächelt. Und mit einmal kam mit mir ein ganz merkwürdiges Gefühl auf. Das kann ich dir gar nicht beschreiben. Ich habe mich mit einmal zu dem hingezogen gefühlt und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, wie heißt denn du und so. Wir können uns ja mal unterhalten. Und da haben wir uns unterhalten, sind die Straße lang, sind das Kessel runter, dann ging es links rum und dann sind wir über den Berg und dann kommt mit immer so ein ganz, da geht der Weg hoch und da ist wie ein Paradies. Das muss ich dir zeigen, Susanne, das ist immer noch da. Du bist wie im Paradies. Und da hat er mich hingeführt. Da waren drei Teiche, Wiese, Bäume, ein Hang, wo ein Bach geflossen ist. Für mich war das ist Paradies. Und wir sind nur noch dahin. Und ich habe genau das gemacht, was der gemacht hat. Der hat Grashüpfer gefangen in so Gläser. Und dann haben wir ganz sanft aufgepasst, dass die ja Luft kriegen, haben wir Löcher reingemacht. Dann haben wir Frösche gefangen, Teichmolche, alles das. Also es bedeutet, normalerweise bin ich in die Welt der Lurche, der Insekten, der Schmetterlinge, der Gräser, der Pflanzen einge. Alles haben wir da gesammelt. Und ab da hatte ich für meine Freunde keine Zeit mehr. Die haben zu mir gesagt, wenn du weitermachst mit dem, ist Schluss. Die haben mich 10 Meter weiter hinten laufen lassen, vor Wut. Du entscheidest dich für uns oder für den. Aber dann zählst du für uns auch als Armhäusler, ne? Mit dem schäme mir uns umzugehen. Der hat ja aus dem Schälerkübel sein Essen geholt. So arm war der. Und da haben viele gesagt, ich könnte mich mit dem gar nicht abgeben. Weil das für die gelump war, ne? Und ich habe mich dann doch für ihn entschieden. Und die anderen haben gesagt, gut, wenn du untergehen willst. Da war ich ja auch noch normal. Also ich meine jetzt, da stand ja noch alles offen. Da war ja das noch nicht, was sie kaputt gemacht haben, ne? Aber das machen wir, Susanne. Da geh mal hin, das zeige ich dir. Das verspreche ich dir. Mit dir kann ich, Susanne. Weil du bist jetzt ein Teil davon. Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer werden ein Nachtigallenchor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, schenk ich dir die Blumen all. Und vor deinem Fenster soll klingen, das Lied der Nachtigall. Darf ich noch eine dumme Frage stellen? Das sind keine dummen Fragen, Susanne. Frag, was du willst. Du stellst dir die Seele nicht stofflich vor, oder? Was ist denn jetzt stofflich, muss ich jetzt fragen. Nee, stofflich heißt das wie ein Pullover. Nee. Entschuldigung. Nee, stofflich wie ein Pullover meine ich nicht, sondern dass das feine Gebilde der Seele aus kleinsten Atomen besteht. Das ist gar nicht so schlecht, die kleiner bei weitem sind als die Elemente des Wassers. So denke ich auch. Da du nun also siehst, wie rasch aus zersprungenen Gefäßen nass auseinanderfließt und Wasser ins Weite entweicht. Glaub mir, dass auch die Seele noch schneller sich teilt auseinander und noch rascher vergeht und in ihre Atome sich auflöst, ist sie einmal den Gliedern des Menschen entflohen und entwichen. Wie soll man sagen, ich stelle sie mir vor, wie wenn du durchgreifen könntest, wie Nebel halt, da kannst du ja auch durchgreifen und der ist aber trotzdem da, ne? Und empfindlich wie ein rohes Ei. Es darf eben nicht verletzt werden. Das muss eben beschützt werden, behütet werden, ne? Und deswegen sage ich ja, lass dich bloß nicht mit reinziehen. Du hast das alles so miterlebt jetzt. Ich bitte dich, von ganzem Herzen. Also ich meine jetzt, ne? Du musst ja das alles mittragen. Du musst das ja alles anhören, was passiert ist. Du musst ja das alles aufnehmen. Also ich wünschte, lass es nicht so an dir ran, gewisse Sachen, ne? Also wie soll ich denn das jetzt erklären, Susanne? Das fing an, seitdem die mir eine neue Wohnung gesucht haben. Da fing ja der ganze Salat an, kann man sagen. Die haben ja noch gesagt, Mensch, warum willst du es dir nicht mal gut gehen lassen? Und dann habe ich die Tabletten genommen und habe getrunken, Susanne. Aber ich lebe noch, ne? Ich habe es wieder rausgebrochen. Stopp mal kurz. Ich muss dich bitten, kannst du versuchen, es mal so von Anfang an zu erzählen, als wüsste ich noch gar nichts? Ich fange mal an. Entschuldigen. Nee, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Ich kann froh sein. Ich verstehe, was passiert ist. Weil ich versuche, Susanne. Ich sage ja, ich habe ja auch gar nichts gegen den Umzug gehabt. Ich habe ja dann nur gesagt, Isolation ist nichts für mich. Und das haben sie als Quatsch abgestuft. Also das wäre absoluter Quatsch. Ich könnte dann auf den Wald gucken, weil ich ja deine Waldberg sehe und das tät mir nur gut tun. Und was hatte ich noch gesagt? Warte mal, der Weg wird mir auch zu viel. Wenn ich jeden Tag von da oben runter und wieder rauf und im Winter, weißt du, wenn der ganze Schnee und alles ich habe mir das schon so vorgestellt, dass das sehr einsam für mich wird, ne? Und die sind eben der Meinung, für mich ist das gut. Erstmal bin ich dann weg vom Schuss. Ich soll ja niemanden mehr haben. Meine Freunde wären ja alle keine Freunde. So sind die ja der Meinung schon. Als wie, ich hätte ja nur Minderwertige, ne? Und dann haben sie eben gesagt, da kriege ich einen Busfahrschein. Und da habe ich gesagt, also mit Busfahren, ich bin kein Busfahrer. Ich habe gesagt, wenn ich jeden Tag Bus fahren muss, also da habe ich Angst davor. Ja, wegen den fremden Menschen und so. Und dann sind sie mir so gekommen, als wie, Extravagantes haben wir noch nicht gehabt. Klar, es ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Du kannst mal dann sagen, was du denkst, aber ich sag's erst mal, wie es richtig ist. Ne? Aber ich meine, in der ganzen Zeit... Du musst mir auch kein Recht geben, ne? In der ganzen Zeit, in der du deine Bedenken formuliert hast, hast du auf eine gewisse Weise auch zugestimmt. Ich habe auf eine gewisse Weise zugestimmt. Das bedeutet, ich hatte ja eine Wohnung gesucht. Ich war ja bereit auszuziehen, weil es mir auch zu finster war und so. Das hatte ich ja drinnen auch gesagt. Die fragen ja oft, wie es geht und wie man wohnt. Und da habe ich eben gesagt, erst habe ich gedacht, ich muss da schnell weg. Ich wäre verrückt. Aber dann habe ich es irgendwie geschafft. Ich bin ja dann immer im Wald und das habe ich denen gesagt. Bloß, das Schlimme war, dass der Keller überschwemmt war, dass da mal der Kessel geplatzt ist und dann das Wasser in mein Mauerwerk ist und dass die Wohnung halt nass war. Ne? Und ist auch noch, aber nimmer so, wie es mal war, wo das überschwemmt war. Die haben ja gleich draus gemacht, dass das Schimmel ist. Also ich kann es selber nicht einschätzen, aber normalerweise, sage ich mal, ist es noch aushaltbar dort. Ich habe ja schon schwarze Wände gesehen und sowas, weißt du? Das ist ja der Fall noch nicht. Aber die sind sich der Meinung, das ist Schimmel, alles Schimmel da drinnen. Obwohl sie noch nie in meiner Wohnung waren, eigentlich. Naja, das kommt noch. Ich meine, die halten mich ja für so blöd irgendwie, ne? Also ich will es nicht übertreiben, aber sagen wir mal, für ziemlich psychisch runter. Also im Grunde genommen ist es so, Susanne, seitdem ich in der Werkstatt angefangen habe, also es ist eine ganz schöne Psychofolter manchmal, ne? Und diese Erziehung, Susanne, diese ganze Bevormundung. Ich habe immer gesagt, das geht hier zu. Das geht hier zu wie in so einem Erziehungsheim, wie zur DDR-Zeit. Also plötzlich wurde das immer mehr und mehr, Susanne. Ich habe mir eingebildet, ich bin wieder in der Haft. Das kam, also ehrlich gesagt, das Gefühl kam eigentlich wieder zurück. Immer mehr bin ich wieder das, was da war. Und jetzt kommt das ganz Komische, Susanne. Das hat mir sogar gefallen. Es hat mir gefallen, weil ich vielleicht gedacht habe, dass die Krankheit, die ich erlitten habe, vielleicht komme ich auf eine Konfrontation, weil ich mal im Fernsehen gehört habe, wenn du mit deinem Schicksal konfrontiert wirst, kann es dir helfen. Und deswegen habe ich das ertragen, Susanne. Also praktisch jeden Tag. Ich habe keine F, keine Fehlschicht. Ich bin jeden Tag dahin gegangen. Auch weil ich die ja irgendwie ins Herz geschlossen hatte, weißt du? Die Menschen, die kamen mir ja plötzlich vor, wie früher die Haftinsassen, die auch gequält worden sind oder so. Und mit einmal hat sich dann eine Verbindung, ne? Und da habe ich gedacht, das musste einfach jetzt immer weiter auskosten, weißt du? Und da habe ich eben aufgrund das durchgestanden. Ich meine, die haben es dann auch gemerkt. Dann haben sie gesagt, dir geht's ja nicht gut. Wie siehst denn du aus? Und dann wollten sie mir eine Psychologin, dann fingen sie mit den Tabletten. Dann wollten sie jeden Tag wissen, ob ich die Tabletten genommen habe. Also es bedeutet, sie haben mich nicht mehr für voll genommen. Das habe ich dann auch an den ganzen Reden gemerkt, wie sie mit mir geredet haben, wie mit einem Kind. Und dann sind sie auch lauter geworden und so, wie sie mit den anderen umgegangen sind, mit denen, die praktisch, wie soll ich denn sagen, da dort machen ja viele Praktikum, die aus der Sonderschule, die ihren Stoff nicht geschafft haben und so, ne? Und ich habe es an Erich gesagt und Erich hat gesagt, du stehst doch über denen, mach's, lass, ist doch scheißegal, Hauptsache du hast eine Arbeit. Da hat sich ja schon mal einer das Leben genommen. Da ist mal einer rausgesprungen, aus dem Fenster, ne? Also in Erich seine Meinung ist, dass das langsam, dass das eine Irrenanstalt sich entwickelt. Mhm. Aber das würde er vielleicht selber noch sagen, Susanne. Also das bedeutet, lass uns mal zu der Wohnungsgeschichte zurückkommen. Kommen wir nochmal auf die Wohnungsgeschichte. Also die haben mich auf dem Holzweg hochgefahren, ich habe mir die Wohnung angeguckt und dann hast du gesagt, du würdest da reinziehen. Ja, ich habe aber eigentlich, das ist jetzt so eine Sache, ich habe eigentlich zu denen gesagt, dass sie mir das überdenken lassen sollen. Aber das haben sie ja nicht gemacht, aus dem Grund, weil die Wohnung dann weg wäre. Und da ist das alles so schnell gegangen. Also die haben, jetzt kommt Susanne, siehst du, jetzt fällt mir es wieder ein. Ich sollte dann die haben gesagt, dass ein Wohnberechtigungsschein gebraucht wird. Und da wollte ich das eigentlich alles abbrechen. Da wollte ich denen meine Bedenken sagen und alles, ne? Und ich bin da hingekommen, Susanne, hab's aber nicht geschafft. Ich sagte aber, warum? Papalapap, haben sie gesagt. Wir ziehen das jetzt durch. Also ich kam gar nicht dazu. Die haben einfach gesagt, wir ziehen das jetzt durch, weißt du? Und dann hast du diesen Schein ausgefüllt. Dann haben die diesen Schein ausgefüllt. Die haben ihn ausgefüllt. Das ist ja ganz viel. Das waren ja ganz viele Blätter. Ja, aber ich meine, dieser Wohnberechtigungsschein, der bedeutet ja an sich noch nichts, ne? Noch nichts, richtig, richtig. Ja, der ist keine Verpflichtung, dann diese Wohnung da zu nehmen. Genau, Susanne. Also, dass du den hast, ist ja erstmal nicht verkehrt. Nee, hast du recht. Ich habe aber 10 Euro dafür bezahlt, ne? Es ist ja noch schlimmer, Susanne. Es ist ja noch schlimmer. Okay, gut, mach mal weiter. Aber vielen Dank, ne? Dass du so stark bist, Susanne. Also, die kamen und, Alter, habe ich eigentlich den größten Fehler gemacht, aber, na gut. Die haben mich angerufen, da hatte ich eine Woche frei, Susanne. Da ging es mir aber, also normalerweise ging es mir ja vorher schon schlecht. Und dann habe ich aber getrunken, also beziehungsweise viel. Und ich habe gedacht, ich mache mich kaputt. Aber das war mir zu der Zeit egal. Plötzlich habe ich mir eingebildet, du stirbst einfach. Es war wirklich so. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich habe an vieles gedacht. Ich wollte von der Brücke, ich wollte alles Mögliche. Vergiften wollte ich mich, Susanne. Und jetzt kommt Susanne, das habe ich noch vergessen. Entschuldige. 3 Tage vorher kamen die zu mir mit einem Mietvertrag. Also in der Wohnung. Kamen sie einfach. Und den hast du unterschrieben? Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Okay, warte mal, ganz kurz. Ich weiß, Susanne, das... Jetzt musst du mir sagen, was bedeutet... Wenn du sagst, sie haben es geschafft, heißt das, dass du spätestens aber dort schon auch gesagt hast, dass du gar nicht umziehen willst? Das habe ich die ganze Zeit versucht. Aber das Merkwürdige ist ja, die haben ja dein Blatt für Blatt hingehalten und wieder weggezogen, ne? Also ich habe ja nur unterschrieben, nur freilich. Aber dann waren sie auch wieder weg. Ich hatte geschlafen gehabt, die haben mich ja praktisch geweckt. Ich hatte auch diese Tabletten eingenommen, die wirken ja auch als Schlaftabletten, Susanne. Ne? Das sind diese Beruhigungs... Die sie mir haben verschrieben lassen. Und davon hast du in der Zeit auch zu viel genommen. Genau, Susanne, genau. Mhm. Und das ist jetzt wie lange her ungefähr? Also 1,5 Woche. Über eine Woche ist es her. Okay. Das heißt, dass es dringend ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich frage dich jetzt nochmal. Und du musst jetzt ganz deutlich ja oder nein sagen. Ja, Susanne, mache ich. Also nicht nochmal hin und her überlegen. Nee. Du klar sagen jetzt, ja, ich will auf dem Holzweg wohnen oder nein, ich will nicht auf dem Holzweg wohnen. Nein, ich will nicht auf dem Holzweg wohnen. Und es kann nicht sein, dass du deine Meinung änderst. Nein. Okay, gut. Weil dann, dann kann ich jetzt versuchen, was zu unternehmen. Ja? Ha, wenn es geht. Wenn es geht. Also das Wichtigste ist jetzt, dass wir dich aus dem Vertrag wieder rauskriegen. Das wäre das Wichtigste. Ha. Und ich entschuldige mich auch nochmal, dass ich so weit mich bringen lassen habe, Susanne. Das nächste Mal nimmer. Da bin ich schlauer. Also ich glaube, das kriegen wir geklärt. Das muss gehen irgendwie. Das muss gehen. Ha. Susanne, ich danke dir erstmal. Ha. Und weißt du, was das Schöne an der ganzen Sache ist? Wenn ich dann das geschafft habe, Susanne, und wir gewonnen haben, ne? Dann werden sie ganz schön doof aus der Wäsche gucken. Das wollte ich sagen. Nee, Fakt ist, es dreht sich halt auch nicht alles nur um dich. Aber gibt's ja noch ganz. Gibt's ja so viele, die Hilfe brauchen, ne? Naja, wie was? Hilfe brauchen. Ja? Ohne dass du das jetzt falsch verstehst. Nee, ich verstehe das auch nicht falsch. Und mir an die Kehle hupfst. Ach, geh. Ich hupf dir nicht an die Kehle, brauchst du keine Angst haben. Du schüttest ja jeden Tag dasselbe in der letzten Zeit aus, zum Teil. Mhm. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber das interessiert die Leute nicht. Hast du das noch nicht gemerkt? Das interessiert die alle nicht. Ja, dich interessiert das nicht. Das weiß ich schon lange und das braucht dich auch nicht zu interessieren. Nö, das interessiert mich darum nicht, weil ich das jetzt wochenlang von dir höre. Ja, ich habe mir von dir auch genug angehört, wochenlang. Naja, aber nicht so extrem langweilig. Ich habe doch aber auch Probleme jetzt im Moment. Das ist doch nicht langweilig. Naja, aber wenn man sich ändern will, muss man nicht immer sagen, ich war im Gefängnis, ich war das, ich habe das. Andere haben auch ganz viel durch. Na, du warst ja nicht im Gefängnis und dich haben sie auch nicht getroffen, Erich. Nee. Deswegen ist es auch schwer, das nachzuvollziehen. Das glaube ich dann. Naja. Aber sei froh, dass du nicht dort warst. Sag ich dir gleich. Naja, ist doch gut. Na, freilich freue ich mich da, dass ich sowas nicht. Aber ja gut, du kannst ja nicht dafür, dass das passiert ist. Aber ich sag ja, ich werde schon mit dem Gefängnis und allem dann mal aufhören. Aber es geht halt darum. Da hättest du schon lange aufhören sollen. Da hättest du deine Nerven noch geschont. Ich habe das doch gar nicht so oft gesagt. Ohoho, das hast du oft gesagt. Immer spielt das Gefängnis mit rein, wirklich. Aber das wird dann langphasig, wisst ihr? Naja, aber ich habe da Mitleid mit sowas. Aber wenn man es jeden Tag hört, ich kann da sowieso nicht dran ändern. Nee, du hast ja damit da gar nichts zu tun irgendwie. Das weiß ich auch. Aber es geht darum, was will ich denn sagen? Normalerweise habe ich mit dem Umzug einen Fehler gemacht. Das ist meine Schuld. Ich war dumm gewesen. Ich habe das einfach über mich ergehen lassen, weißt du? Überleg da mal. Ich habe ja über mich verfügen lassen, wie wenn ich vor dem Kadi stehe. Wie wenn ich keinen Betreuer hätte, sondern einen Bewährungshelfer. Wie wenn ich irgendeine Strafe. So doof war ich, ne? Ich habe überall Ja gesagt. Normalerweise konnte ich gar nicht und wollte gar nicht. Du weißt ja das alles, ne? Aber das wäre nicht so weit gekommen. Das wäre gar nicht so weit gekommen, wenn du auf mich gehört hättest. Nur auf mich. Der Susanne hat mir auch geholfen. Ja, vielen Dank, Susanne. Susanne, ich und die noch, dann wäre... Es ist auf jeden Fall irgendwie eingefädelt worden. Es ist eingefädelt worden. Aber das ganze Eingefädelte wäre nicht so weit gekommen, wenn du gleich... Ich will dich ja nicht irgendwie runterdrücken, aber du ziehst alles zu lange hin. Bis du so sagst, nein, ich meine, du kannst mir ja, aber nein sagen kannst du eben ganz schlecht. Warum du das nicht kannst, das gibt's auch gar nicht. Man muss doch auch mal nein sagen können. Dann bist du doch auch ein Mann. So wirst du nicht als Mann. Also von mir schon. Nicht auf mich jetzt, aber die anderen, die verstehen dich sowieso nicht. Das ist nicht böse gemeint. Aber du musst lernen, dich selber zu schützen. Ich weiß gerade, was mit dir los ist. Jetzt am liebsten gleich aufstehen und fort, ne? Nee, würde ich nicht. Nee, ist nicht so. Ich habe gesagt, das hatte ich zu Susanne schon gesagt, ich bin ein Naturmensch eigentlich. Ich bin mein Leben lang in den Wald gegangen und jetzt bin ich in so einer... Aber es ist, jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, ne? Aber ich sag mal, die Werkstatt... Das ist halt auch eine Chance für dich. Eine Chance für dich gewesen, damit du in Beschäftigung kommst. Weil du halt, sag ich mal, einfach im normalen Leben nicht marktfähig bist. Mhm. Also im Marktleben geht es ganz hart zu. Naja, Konrad, du musst aber mal dein Alter berechnen. Wie lang? Nee, mit dem Alter hat das aber nichts zu tun. Ich habe aber in Betrieben gearbeitet. Red doch nicht immer nein. Entschuldige, weil ich muss ja auch mal ausreden können. Wenn du dich verändern willst, dann musst du einiges, da müssen die leeren Worte, die Worte nicht leer bleiben. Da musst du wirklich sagen... Ich ändere mich, nicht für uns in dem Sinne, aber für dich, dass du dich wohlfühlst. Ja, aber was heißt, Ich bleib sowieso, wie ich bin. Nee, du musst anders werden, wie du jetzt bist. Sonst gebe ich dir noch 1-2 Jahre, dann... Liege ich auf dem Friedhof, oder was? Nee, aber dann... Naja, wie soll ich denn leben, irgendwie? Nach welcher Meinung? Und du kannst schon anders leben. Was soll ich denn machen? Na, du hast doch einen Kopf zum Denken. Ich hab gut gelebt, Erich. Ich bin wandern gegangen. Ich war im Wald. Naja, Ich denke, dass ich vieles richtig gemacht habe, was andere nicht machen. Ja. Die in der Wohnung nur sitzen und quasseln. Ja, aber also komm. Die sehen trotzdem gesünder und besser aus wie du. Wirklich, ist so. Naja, ich bin ja auch schwer krank gewesen. Das darfst du nicht vergessen. Naja, früher warst du aber auch schon. Glaube ich nicht. Naja, weiß ich nicht. Ach süß, oh, niedlich. Rotkehlchen. Ah, das kam beim Thomas immer das schon. Das war beim Thomas immer da. Ach schön. Das ist wieder da. Was ist das? Das? Das war beim Thomas immer da. Was, das ist das? Naja, ich denke. Das sieht bald so aus, dass es das ist. Naja, die sehen auch alle ziemlich gleich. Ah, wirklich schön. Ah, das kam zum Thomas immer. Das ist das Rotkehlchen. Und diesmal kommt es zu dir, Susanne. Dann gehst du wieder zu deiner Psychologin. Nächsten Monat. Und hast du die schon richtig ein bisschen leicht kennengelernt? Ja, die ist in Ordnung. Die bis jetzt. Die hat bis jetzt gut gesprochen. Aber ich sag, denk an meine Worte. Ich sag, bis jetzt. Warum sage ich bis jetzt? Psychologen sind auch nur Menschen. Nee, ich hatte ja bis jetzt noch keine Psychologen. Nee, ich sag's nur. Das ist ja das erste Mal, dass ich... Weil du sagst, die hat bis jetzt gut gesprochen. Die möchte, dass es dir besser geht. Klar möchte die das. Die möchte in dir was bewirken. Ja, dass du ein anderes Denken für die Zukunft, ne? Ja, die bekommst. Die, deswegen habe ich ja gesagt, die war ganz nett. Und aber natürlich muss ich wirklich sagen, ich habe dir auch schon manches geraten. In halbwegs guten und auch nicht mal bösen Ton. Du sagst ja und meinst dann nein. Aber zu den Leuten, wo es drauf ankommt, kannst du nicht nein sagen. Und das ist dein Hauptthema. Es geht doch jetzt darum... Mein Bruder, ne, als Beispiel mal, der lässt das bei mir gar nicht zu, Erich. Wenn ich Nein sage... Das akzeptiert er nicht, ne? Das akzeptiert er nicht. Mhm. Der haut mir ein paar in die Fresse. Ach Quatsch. Ja, du hast doch gesehen, dass er mir innen aufhauen wollte. Wenn der zuhaut, also da. Mhm. Und das will ich eben vermeiden. Das ist eskaliert. Ja, wir wollen sich schon gerne die Zähne einschlagen lassen. Ja, aber... Ich will keine Eskalation und ich will auch nicht, dass ich so gemacht wäre. Wenn mich jemand schlägt, ich hab's in der Haft immer vermieden. Hast du zurückgeschlagen? Ich konnte nicht, waren zu viele. Ihr habt euch da nicht gegenseitig geschwabbelt? Nee, wenn 5 Mann auf dich zukommen, was willst du denn da machen? 5? Die in der Clique waren oder was? Ah. Ach du Scheiße. Das siehste, und da sagt ihr, ich rede immer von der... Klar, aber so ging's vielen. Na, wie gesagt, ich will, dass du Frieden kriegst. Naja, klar. Dass du wirklich tiefen Frieden kriegst, den wünsche ich dir. Danke. Na, meinst du, mal jetzt mal ganz ruhig gesagt jetzt, meinst du, dass deine Probleme oder eins davon wenigstens... Ist da eins regulär lösbar, dass man sagen kann, das kannst du abhaken? Was denn für ein Problem? Wie? Nee, warte mal, ich habe zugehört. Aber was wolltest du sagen? Kennst du ein Problem, so auf der Schnelle, na, das heißt auf der Schnelle, aber eins, was lösbar ist bei dir? Kann man das... Ein Problem, was lösbar ist? Ja, für dich selber jetzt. Du alleine vielleicht sogar. Oder mit Hilfe von einer Psychologin. Wenn ich in den Wald gehe, ist für mich alles lösbar. Naja, aber alles. Es geht doch jeder aus dem Wald auch wieder raus. Lösbar ist für mich eigentlich vieles. Das bedeutet nur, dass ich anders lebe, wie sich das mancher Freund vorstellt. So einfach ist es. Und ich fühle mich da wohl, wenn ich so lebe. Nee, du schadest dich bei dem Leben, was du... Nö, ich habe mich nicht geschadet. Stimmt nicht. Na dann. Stimmt nicht. Also ich denke, es ist unheilbar. Das kann man nicht. Darum wünsche ich dir mit deiner Psychologin... Aber ich kann dich nicht mehr beraten. Meine Kraft ist wirklich zu Ende. Nö, ist schon in Ordnung. Ich will ja nicht mal in der Klapse wegen dir. Das ist wirklich so. Also wie oft wir gerackert haben. Jahrelang. Ja, aber du machst alles richtig. Ich weiß schon. Ich mach nicht alles richtig. Ich versuch bloß, dass du mich verstehst. Aber das kann ich vergessen. Nee, das kann ich nicht verstehen. Deins kann ich nicht verstehen. Na, ich kann dich auch nicht verstehen. Naja, also. Schon seit Jahren nicht. In vielen Sachen. Na, dann such den anderen Freundeskreis. Weil ich frei sein will. Du willst da deine Freiheit. Nee, mach du jetzt erstmal. Mach du mal erstmal deine ganze Haussache fertig. Ja, genau. Das ist vielleicht auch eine Sache, wo du wieder freier wirst im Kopf. Ja, genau. Ja, wenn die über der Bühne ist, dann denkst du auch wieder ganz anders. Und wir machen es mal so, wie wir es ausgemacht haben. Wir sehen uns mal nicht zu oft. Ja, ich will gar nicht so oft. Kommen. Und auch nicht zu lange, meinetwegen, ne? Ja, ja. Mein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier. Mein Herz ist im Hochland, im Waldesrevier. Dort jagt es den und verfolge das Reh. Mein Herz ist im Hochland. Du, aber apropos Umzug. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Pff, nö, mach weiter. Nee, mach mal erst du zu Ende. Nee, ich wollte halt sagen, wir haben doch mal beim Packen und Ausmisten diesen Zettel gefunden. Das stimmt, Susanne, das ist mir jetzt auch mal wieder eingefallen. Da habe ich auch noch gedacht, da muss ich mit dir noch mal drüber reden. Sollen wir das mal kurz anschauen? Können wir machen. Warte mal, ich lese es mal kurz. Antrag auf Akteneinsicht. Jeder hat das Recht, die Unterlagen einzusehen, die das Ministerium für Staatssicherheit über die eigene Person angelegt hat und so weiter und so fort. Warte mal. Dass niemand unberechtigt Einblick erhält, dass neben ihrer Unterschrift eine Identitätsbestätigung, wenn sie einen Antrag per Post an die Stasi... Ich glaube, also du musst irgendwie nachweisen können, dass du derjenige bist, der... Also, dass du bist. Also, man braucht entweder, wenn man diesen Antrag jetzt per Post schickt, eine Identitätsbestätigung von der Meldebehörde. Wenn man das übers Internet einreicht, dann muss man so eine Online-Ausweisfunktion haben. Das haben wir mal gesprochen, das hast du nicht. Oder man fährt halt eines Tages mal dort vorbei, gibt den Antrag ab, legt den Ausweis vor und sagt, hier, ich bin ich und das ist mein Ausweis. Das würden wir hinkriegen, oder? Das würden wir hinkriegen, finde ich auch, Susanne. Mit dem Ausweis? Ja. Ich bin das und... Alles klar, so machen wir es. Warte mal, ich lese nochmal kurz hier Antrag auf. Ah, wo war ich denn jetzt? Warte mal. Wir können die Recherchen gezielter und damit zügiger durchführen, wenn sie uns Hinweise auf Erlebnisse... Also ich frage jetzt nochmal ganz blöd. Das Auffälligste in deinem Leben war schon diese Untersuchungshafte. Das Auffälligste? Nee, das war die zweite Geschichte. Weißt du die Jahre noch? Oh, warte mal, das war wegen dieser Republikflucht, ne? Also was sie behauptet haben. Pff, nee, genau nimmer, Susanne. Das muss 84 rum. Das war ein halbes Jahr vielleicht? Oder, nee, nette mal, das war ja zu kurz. Wenn sie ein halbes Jahr, hätte ich ja das gekriegt bei der Haftrente, ne? Da kriegst du 300, jeden Monat 300 mehr. Ja, aber wenn was fehlt, also wenn du das halbe Jahr nicht, dann nicht, ne? Ja, klar, dass sie das nicht gern geben, jemanden. Und das andere, 86 so ungefähr. Weil das war ja gleich kurz danach. Er kann ja 87 gewesen sein. Also ich weiß noch, egal wie 88, habe ich immer gesagt, ne? Das Jahr, wo ich rauskam. Und das habe ich mir dann gemerkt. Also es bedeutet, wo das mir passiert ist, ist mir alles egal gewesen, ne? Ich meine, ich wollte ja nicht mehr. Also 88 war mir alles egal. Ich sag ja, das Ausschlaggebende war ja dieser Schlag. Denn meine Strafe war ja diese, das, was passiert ist drin. Das andere, das habe ich weggesteckt wie jeder andere. Also es war schon kein Zuckerlecken, ne? Aber das hätte ich weggesteckt. Das wäre für mich nett. Mein Leben wäre weitergegangen. Aber weil dieser Scheißdreck passiert ist, das hat ja das alles so fürchterlich gemacht. Also wenn der Zustand so bleibt, das halte ich nicht aus. Oder halte ich es aus? Vielleicht halte ich es auch aus. Vielleicht gewöhnt man sich dran, ne? Wie soll ich denn jetzt sagen? Die Wohnung ist eben da und da höre ich das Rauschen vom Wind und was will ich denn sagen? Ach so, von der Wohnung. Ha, genau. Ich hab zwei Mäuse mir angeschafft. Ha, ich war so alleine und da ist das wenigstens... Die Mäuse sind meine einzigen Begleiter, ne? Nur anfassen kann ich sie nicht. Die beißen mich blutig. Aber ich bin vorsichtig. Ich gehe mit der Hand schon ein. Nicht einmal Mäuse kann ich angreifen, ne? Aber ich hab jemanden. Ich tät's nicht ertragen, alleine. Also es war so schlimm, wo ich die noch nicht hatte, da musste ich mir irgendein Lebewesen holen. Normalerweise wollte ich Wellensittiche holen, ne? Aber dann habe ich gedacht, naja, pass mal auf, Wellensittich könnte ja davonfliegen. Und dann habe ich die Mäuse gesehen. Also ich habe mich jetzt so an die Mäuse gewöhnt, das sind meine Bezugspersonen, ne? Du auch. Alter, dass ich mal auf Mäuse komme, so weit sind wir schon, ne? Sagenhaft. Und weißt du, was das Komische ist, was ich dir noch sagen muss? Normalerweise geht alles schief. Und dieses Jahr ist auch ein ganz verrücktes Jahr. Es geht alles schief. Naja gut, ich meine mit dem Thomas, wenn jemand immer da ist, ist es ja sowieso eine Katastrophe. Also es bedeutet, das ist ganz komisch jetzt. Das ist wie wenn man mir die Drähte rausreißt, weißt du? Also pass auf, das Wertvolle, was du vielleicht an mir erkannt hast, wenn da was wäre, wenn da noch was da ist, dann habe ich das ne Thomas zu verdanken. Das bedeutet, ohne ne Thomas wäre ich nie in einen Wald gekommen. Ich bin ihm ja gefolgt. Und im Grunde genommen war das mein Bruder. In Seelenleben war das, Susanne. Der schafft der Wald, der verschmelzt ihn. Das geht nicht anders. Mir sind Sommer wie Winter, mir sind bei größter Kälte, sind mir einfach gewandert und immer, immer, quer durch den Wald. Das war wie nennt sich das jetzt? Das war heilig. Ich sag ja, ich habe überhaupt keinen Bezug zu, dass ich jetzt zu einer Gemeinde gehe oder was. Und ich kann das auch gar nicht. Und Lobpreis, und das tut mir sogar leid. Und ich schäme mich sogar dafür. Aber es ist bei mir so, wie wenn Gott sagt, du brauchst es gar nicht zu machen. Also es bedeutet, er hat dazu mal gesagt, geh, nimm den dir als Freund, erkenn den an. Und das ist schon, er liebt den halt, er hat ihn lieb. Und ich habe mich mit dem angefreundet und das reicht denn schon. Und dann kam alles andere so sein. Und ich habe ihm auf das ganze andere Leben verzichtet. Vielleicht hätte ich auch eine Mopedprüfung machen können oder hätte mal eine Freundin gehabt oder was. Wisst, wie ich meine, ne? Aber ich habe mich ja immer ihm gewidmet, weil das mich so gezogen, mich hat es einfach nur reingezogen. Ich wollte immer draußen sein. Ein wilder Mensch wollte ich sein, Susanne. Und er war ja wild. Und das hat sich dann immer so abgespiegelt. Das bedeutet aber auch, dass er mich dann im Sozialismus, dass ich denen zu wild war, ne? Dass er mich dann immer für voll genommen. Ja. Susanne, ich bin geschwommen, ich bin Felsen geklettert, ich bin die Bäume hochgeklettert, ich war wie so ein Waldmensch. Ich konnte, mit ihm konnte ich wie ein Tier. Hör ich das Liedchen klingen, das einst der liebste Sang. Wenn ich jetzt wirklich schwer krank wäre, Susanne, dann würde ich noch ein Stück schaffen, aber im Wald dann auch sterben wollen. Und wenn ich dich mitnehmen würde, dann würde ich dich mitnehmen. Wenn was sein sollte, ne? Das war immer mein Wunsch, zu liegen und einzuschlafen. Es treibt mich ein dunkles war der normale Ablauf, raus. Ich weiß noch, dass die gelacht haben, wie wenn die schaffen mich in das Bad. Ich gehe an den Spiegel, ich sehe mich, um Gottes Willen. Nee, Susanne, ich war's nicht. Wie verzerrt, wie behindert. Meine Augen waren nach innen gedreht, das, was ich da gesehen habe, das wollte ich gar nicht sein. Also ich sag da ganz ehrlich, ich sah aus, ich habe so empfunden wie eine Horrorgestalt, ne? Es ist so, wo der Einschlag war, Susanne, ich nenne es jetzt mal Einschlag. Ich habe doch diese Menschen angeguckt, die Inhaftierten alle. Ich habe denen in die Augen geguckt und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Weißt du, dass die Augen die Fenster der Seele sind? Gut, jetzt erzähle ich da was. Die gucken mich an. Warte mal, ich zeige es da jetzt. Also die haben ja die Zigarette gegeben. Ich zieh dran und dann ging es so. Pass auf. Krack. Wie so ein Knacker am Kopf. Und ich spüre, wie aus mir was rausmacht. Und in mich dringt was ein. Durch den ihre Augen, alles. Ich spüre mit ihnen mal Finsternis, Perversitäten, sogar alles. Also es bedeutet Qualen. Und mit einem Mal, das krallt sich fest. Und ich sacker zusammen, so zu Boden. Das hat mich so zusammen, dass es mich zusammengedreht hat. Wie wenn mich eine Granate getroffen hätte. Ne? Ich war wie zerrissen und was ich gesehen habe, war total verzerrt und verzogen. Und da kam mir so ein Sinn, es ist schiefgegangen. Ich wollte ja normalerweise, habe ich nachgesehen, mir haben sie auch mal Schnürsenkel hin übers Bett geschmissen und haben gesagt, du weißt, was du zu tun hast. Wo das passiert ist, hatte ich immer nur den Sinn, kaputt mich. Ich und immer wieder das Gefühl, ich will in eine Steckdose hineingreifen, dass das rausgeht. Also pass auf, was ich befürchte. Ich nehme an, hast du schon mal was von Dämonen gehört? Wenn ich Pech gehabt habe, dann nehme ich an, dass das von denen was raus ist und in mich rein ist. Ich wusste, dass es was Dunkles ist. Ich war ein Wesen, was von was besetzt war. Nicht besessen, Gott sei Dank nicht. Also besessen wäre, wenn ich nimmer hätte widerstehen können. Gott sei Dank nicht, Susanne, besetzt. Und mein ganzes Kämpfen da drinne war darauf aus, dass ich diese Scheißkraft, sag ich mal, wieder loskrieg. Ich wollte das ja gar nicht sein. Was da mir eingedrückt worden ist, sag ich mal, reingesetzt. Und dann habe ich gesagt, so kann ich nicht leben. Da muss ich mich, ich kann nicht, wenn das mich vielleicht so beeinflusst, dass ich vielleicht noch böse wäre. Das will ich nicht, da würde ich lieber, da muss ich Schluss machen. Weil ich will nicht, wenn ich schon enden will, dann will ich gut enden. Plötzlich kam was ganz Finsteres in mir und ich weiß noch, wie mir eine Stimme gesagt hat, lass es doch einfach sein. Wende dich. Ich sollte mich denen zuwenden. Denen, die gefoltert haben oder die... Und das ist das Wichtigste, das ist das Allerwichtigste, was ich jetzt sage. Niemals, habe ich gesagt. Dein Lieber verreck ich. So habe ich diese Stimme gehasst. Ich wollte niemandem wehtun. Gott sei Dank, das war ja nicht der Fall. Das nicht. Das Gute war, dass ich es immer so gespürt habe. Ich hatte dann für die Person ein Gespür, was er erlebt hat, was mit dem passiert sein könnte. Also, dass die auch schlecht behandelt worden sind, von Kindheit an vielleicht, oder irgendwas erlebt haben. Und wenn sie an mir was ablassen, dass sie das besser ertragen. Und indem sie sich an mir das rauslassen, dass das denen auch eine gewisse Befreiung erschafft. Es ist so. Eben haben sie mich bald erstickt, das andere Mal haben sie mir Pfefferwasser eingeht, dann haben sie, naja gut, das Haare abschneiden, das... Die sind ja wieder nachgewachsen, also alles abgeschnitten und verpitzelt und gemacht, ne? Ich muss mit Freunden kämpfen und wenn ich nicht gewonnen habe, haben sie der Decke und haben der Luft ab zugedrückt und alles, weißt du? Dann sollte ich einen Teufel anerkennen, da sollte ich meinen Glauben ab und ach, das... Pff, ich war immer so blau überall, dass sogar der Leiter gesagt hat, der hat mich dann rausgenommen aus dem Verwahrraum, weil ich glaube, das war ein Boxer, der hat mich Windel... Aber wenn das weitergegangen wäre, das hätte ich nicht überstanden, der hat mich erschlagen, ne? Ich war halt, sag ich mal, den sein, aber wenn jetzt jemand Boxer ist, der hat doch so ein Ding hier, so ein Sack, das war ich. Aber das habe ich gar nicht gespürt. Ich habe die Schläge nicht mehr gespürt. Ich hatte schon Schmerzen, aber weißt du, ich hatte ja mit meinem Kopf zu tun, mit dem ganzen, das andere, was ich war. Ich meine, wo das passiert ist, war ich ja eigentlich kein Leben mehr, also das Aufstehen früh. Ich habe immer manchmal gedacht, bist du wieder so? Nee. Alles verschwommen gesehen, alles nichts Wahres, alles wie zerrissen und zerfetzt. Alle Unterhaltung war zerfetzt, nichts Beständiges. Wie so ein Fluss, wie wenn das oben reinmacht und unten wieder raus. Ne? Wie so ein Sieb, alles leer, das ganze Herz, alles leer. Wie soll man das... Wie soll ich denn das? Wie wenn du jetzt eine Apfelsine und drückst das raus und die Schale bleibt übrig. So habe ich mich dann gefühlt. Oder wie wenn du einen Apfel schälst und ich bleibe die Schale. Also das war wie ein Bild, was aus mir rausgeflogen ist. Bild ist vielleicht, man muss von Gefühl sprechen. Du bestehst ja aus Gefühl, man fühlt ja, was man empfindet, was man hat im Herzen, was man die ganzen Jahre, wo man aufgewachsen ist, gesammelt und erlebt hat oder Liebe, alles, das ergibt eigentlich in dir ein Gefühl und das ist weg, alles. Und ein Bild, entweder war ich das als Kind, das ist gerissen, dass es aus mir raus musste. Hat mich noch angeguckt, ganz lange, als wie, es tut mir leid. Mach's gut. Oder so ungefähr, weißt du? Das war wie mein bester Freund. Das war was, nachdem ich mich gesehnt habe. Ganz, ganz liebes Gesicht. Und das ist dann so weggeflogen. Also so war ich hier sitz. Es kam mir vor, wie wenn es meine Seele gewesen ist. Die ist fort. Aber ich hatte kurz danach... Gott sei Dank, das Gefühl, dass er in guten Händen ist. Das Gefühl hatte ich. Also ich nehme an, dass er bei Gott ist. Oder irgendwo da rumschwebt, im Wald. Ich habe dann so ein Gefühl wie Wald und sowas. Also auf jeden Fall in der Natur. Und das hat mich schon beruhigt. Und dann habe ich sie immer so mal gespürt, ab und zu mal noch, aber weit, weit weg. Also wo das aus mir raus? Das war wie ein Faden und da hing was. Da hing da, mein Ich hing da. Das ist geflüchtet, das ist aus der Qual raus. Das hat sich gesagt, den Körper verlasse ich jetzt. Das ist weg das war ja einen anderen Tag nicht wieder da. Das war ja in den Jahren nicht, ist ja so geblieben. Also so dumm, wie es klingt. Ich bin nicht ich, was vor dir sitzt, Susanne. Es war, als Schirmer. Und wo ich rauskam, der Thomas hat es mitgekriegt, der hat, ich weiß noch, ich sehe das vielen oft, Menschen an, Blicken an, ich gucke Menschen in die Augen und sehe, was die in mir sehen. Manchmal denke ich, hoffentlich wirklich nicht wie eine Gruselgestalt oder was weiß ich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich rüberkomme, Susanne. Ist vielleicht da gut, weil ich vielleicht vor mir selber erschrecken würde, weil ich ja nicht weiß, ich weiß, dass ich mal ansehnlich war, weil ich weiß, dass mich eigentlich viele Menschen gemocht haben. Und wo ich rauskam, da war es mehr Mitleid, das spürt man ja, ne? Aber der Thomas hat so reagiert, wo wir uns das erste Mal begegnet haben, ist er ganz fahl geworden und ist dann, ich habe gesagt, Thomas, es ist was passiert. Und da hat er bloß zu mir gesagt, ist mir egal, du bist trotzdem mein Freund. Genau, das hat er gesagt. Es ist vielleicht gut sogar jetzt. Genau, das hat er gesagt. Und wie gesagt, dann ging es mir ja selber schlecht. Dann habe ich ihm geholfen, so gut ich konnte, aber vielleicht noch nicht dabei genug. Ich hätte mich mehr um Thomas kümmern müssen. Der war so lieb eigentlich. Und jetzt ist er immer da. Und ich weiß gar nicht, warum der gehen musste. Entschuldige. Er hat auch noch gesagt, mal sehen, hilft, ich bleib. Hab ich dir schon mal erzählt, ne? Mehr übrig bleiben. Ich doch im Schlaf. Jetzt bin ich noch übrig, Susanne. Entschuldige, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich bleib auch übrig. Ja. Super. Ich bin ja nicht alleine. Ich bin ja nicht alleine. Danke. Genau, Susanne. Du bist übrig geblieben und ich. Das ist zwar ganz merkwürdig, aber ich wollte so sein, dass so sein. Ich hab ja nur noch dich. Entschuldigung, das ist wirklich so. Mit Wesen auf der Welt ganz alleine. Also, ich meine jetzt sowas. Wie soll das weitergehen? Um mich rum sind nur Scherben, Susanne. außer du und du bist die einzige Lebendige, wo ich sagen kann, kannst du vielleicht da noch was machen? Das ist ein ganz verbrennbares. Also es bedeutet, wie soll ich das jetzt erklären? Hast du mal einen Schluck Wasser, Susanne? Entschuldige. Ich verrate jetzt ein Geheimnis. Das ist zwar, da kriegt man eine Gänsehaut fast, aber die ist wichtig. Also es bedeutet, die schadet ihnen nicht. Interessant zu werden fängt es erst an, wenn man sich alleine fühlt, wenn man Angst kriegt langsam, wenn man umso tiefer, weil da kommen dann auch diese Tiere, die gefährlich werden können. Also zum Beispiel die Wildschweine. Die Wildschweine sind praktisch das Zeichen. So weit sollte man, so tief sollte man gehen. Nur dann bewegt sich in ihnen erst was. Wenn man Angst kriegt, also nicht Angst, das soll ja keine Angst sein, wie wenn ich jetzt in der Stadt Angst habe vor jemandem. Du verstehst das vielleicht. Wenn wir wirklich unter einer Rotte Wildschweine sind, Susanne, die tun eigentlich nichts. Eigentlich tun sie nichts. Aber die Angst, die man hat, die ist unvorstellbar. Also ich muss jetzt wirklich sagen, weil diese Tiere nicht loslassen, das sind die intelligentesten Wesen mit Wildschweine. Die haben ja alles vom Wald. Die sind ja, das ist ja denen ihr Zuhause, ne? Die sind so intelligent, dass die Menschen, die sie mögen, gar nicht mehr weglassen. Ja, die halten ihn schon fest dann. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn die um ihn rum sind, dann ist wirklich nichts mehr da. Immer stand ich vor einem Keiler. Also diese Erfahrung, das war so ein Krawanz, Mann. Das muss man sich mal vorstellen. So ein Keiler, das ist Wahnsinn. Ist das so ein Riesenkopf steht dann vor dir. Und diese langen Hauer und diese dunklen Augen, diese Borsten, dieses borstige Gesicht. Du bist ihm ausgeliefert, ne? Und du stehst da und er guckt dich an und du bittest ihn nur durch deinen Blick. Tu mir nichts. Ich mag dich oder, ne? Ich will dir gar nichts tun und es tut mir ja alles leid, was die Jäger da machen. Und du guckst ihn nur an und denkst, hoffentlich erkennt er was. Ich bin nur hier, ich will frei sein und ich will mit dir in Frieden leben. Hoffentlich erkennt er das, ne? Das ist alles. Also in der Wildnis ist es so, dass du dich unterordnen musst. Und alles andere, was dann passiert, entscheidet das Tier. Ich bin ja immer ausgerissen, wenn man mich so gequält hat, wenn es einfach nicht mehr ging und gerannt, weit weg. Aber dann mit einmal fällt das alles weg. Bloß, das ist es ja, wenn wir dann dahin, also ich spüre das, wo, das ist weit, aber man fühlt immer mehr, wo dann die Grenze erreicht ist. Die übertritt man und dann ist man da. Dann ist man da, wo niemand ist. Und da kommt dann was, ne? Überein. Also Lachen ist ihnen halt im Moment dann nicht zumute, ne? Das wollte ich bloß sagen. Das ist halt nicht so schlimm, weil der Wald macht dich erst einmal einsam. Aber nicht so einsam, wie wenn man jetzt niemanden hat in der Wohnung, sondern der Wald verbindet dich, der verschmelzt ihn. Du wirst fast das Gleiche mit dem Geräusch, mit der Farbe, mit dem Licht. Du wirst... Und dann wird die Einsamkeit zur Freude. Du wirst stark, du kommst in die Stadt zurück und empfindest, dass das kann gar nicht mal an dich ran. Wie soll ich denn das erklären? Du bist das Eingeweckte in dem Glas. Der weckt dich ein, der Wald, der schützt dich. Du bist eingeweckt für das, was du nicht willst, was dich angreifen will. Das kann nicht mal ran. Und bei mir haben sie es eben kaputt gemacht in dem Knast. Dann weiß ich nicht, ob ich wieder ins Krieg. Also das würde ich mir wünschen, ne? Das war ja, ich war ja. Aber das Glas haben sie praktisch, zack, mit einem Hammer drauf, ne? Susanne, aber du kannst ja jetzt erst einmal in das Einwegglas gehen. Und nur wenn man das geschafft hat, dann kann man in Dimensionen treten, die aus unserer, egal was für eine Form wir haben, Gesellschaftsform, egal ob es jetzt Kapital, Sozial, das spielt überhaupt dann gar keine Rolle mehr. Also das bedeutet, die Gesellschaftsform tritt weg und du kriegst einen Wert von der Natur, der ist tausendmal mehr wert, wie was dir irgendwas jemand anders geben kann. Glaub mir das. Nee, ich danke dir, weil du bringst es wieder zurück. Du hast mir jetzt geholfen. Ich muss mich bedanken. Auch weil du das so, was ich sage, so gut Das geht bei dir wie in Fleisch und Blut über, weißt du? Du verstehst mich und dadurch knüpfe ich an dem, wo ich mal war, was ich mit Thomas erlebt habe. Und das muss ich wieder finden. Und wenn ich den Faden wieder gefunden habe, dann kann ich viele Menschen mit einbeziehen, die das vielleicht, die sollen mitgehen, die sollen das versuchen. Wenn sie nicht dazu geeignet sind, fallen sie sowieso raus. Das macht der Wald von alleine. Aber wer vom Wald geliebt wird, den nimmt der Wald auf. Glaub mir das, Susanne, das ist so. Und wenn er ihn einmal aufgenommen hat, ich glaube, man kann 100 Jahre alt werden. Das perlt alles an ihn ab. Diese Menschen, die ihn jetzt angreifen wollen, das perlt ab. Du lachst über die Leute, du lachst über das, was du früher, du lachst über Einsamkeiten, über diese ganze, und du siehst das noch. Du siehst im Wald, wie traurig die Menschen eigentlich leben, was die für ein Dasein haben, dass die eigentlich noch in ihren Dunkelheit drinne stecken, in ihrer Einsamkeit. Du siehst die Einsamkeit, die du selber mitmachst, aber im Wald steht sie neben dir. Du stehst neben dir selber, du kannst aus deinem Körper raustreten, so weit kannst du gehen. Aber das ist heute, das ist so viele Jahre her, Susanne, das wiederzufinden. Wir können es versuchen, ne? Also wir müssen es versuchen. Also das bedeutet, man müsste vielleicht auch weinen. Das kann passieren dort und das tut mir dann halt leid, ne? Aber das hilft, Susanne, das hilft. Als dein Gesicht vor mir sich hob und aufging über meinem Leben, begriff ich erst erbärmlich arm war ich. Nichts konnte schenktest mir den Wald, den Fluss, das Meer in immer neuen Farben. Durch dich erst war die Welt für mich gemacht. Aus es könnte sein, der Sonnenaufgang geht zu Ende. Jetzt hab ich Angst, ich hab aus Liebe Angst. Was geb ich drum, wenn diese Angst mir bliebe? Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen. Von Susanne Maria Hempel. Es sprach die Autorin. Ton Nikolaus Löwe. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Musik und Regie Susanne Maria Hempel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. Mit freundlicher Unterstützung durch das Studio für elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin.